Okay, I want to speak from just one of the most amazing texts in the Bible. Ich möchte einfach sprechen von einem der bedeutsamsten, erstaunlichsten Texte der Bibel. That's Philippians chapter 2. Das ist Philipper Kapitel 2. It's about Jesus. Da dreht es sich um Jesus. The church in Philippi was a new church. Die Gemeinde in Philippi war eine neue Gemeinde. They were being persecuted. Sie waren in Verfolgung. Because the Roman military was very strong in that city. Weil das römische Militär war sehr stark in dieser Stadt. And this was the first city in Europe that had a church. Und das war die erste Stadt in Europa, die eine Gemeinde hatte. This is where Paul was whipped. Him and Silas were beaten. Da wurde Paulus und Silas ausgepeitscht und geschlagen. And where they went to prison. Dort gingen sie ins Gefängnis. And then the earthquake happened. Dann geschah dieses Erdbeben. And so there was a young church there. Und so gab es dort eine junge Gemeinde. And they were being persecuted and they had some kind of division in the church. Und sie wurden verfolgt und sie hatten auch eine Art der Spaltung in der Gemeinde. And Paul actually names two ladies. Und who were fighting each other. Paulus nennt da zwei Damen, die miteinander im Streit lagen. Actually names them and says, you know, just kind of cool it, you know, lay off each other. Und er erwähnt sie sogar und sagt, hey, komm mal ein bisschen runter und schaut mal, dass das wieder beiliegt. So I put it on the screen and let's just go through the text. It's really amazing. Wir finden es hier auf dem Beamer. Und wir gehen mal durch den Text, das ist einfach erstaunlich. I don't usually use the Message translation. Normalerweise verwende ich nicht die Message-Übersetzung im Englischen. It's more of a commentary than a translation. Weil sie eher sehr frei das kommentiert, als dass sie es genau übersetzt. But after reading all the translations of the text, aber nachdem ich all die verschiedenen Übersetzungen des Textes durchgegangen bin, checking the Greek and the Greek grammar, und dann auch das Griechische mir angeschaut habe, auch die Grammatik dazu, the Message was actually very, very wonderful. Habe ich mir gedacht, dass diese Message, also im Deutschen Botschaft, im Englischen, doch sehr wunderbar das übersetzt. You can give the Message translation a big hand tonight. Und einen Applaus für die Message translation. Okay. Let's read it. Dann lesen wir es einmal. Okay. If you have gotten anything at all out of following Christ. Wenn du auch nur irgendetwas da herausbekommst, daraus Christus zu folgen. Have you? Hast du da etwas für dich herausholen können? Out of following Christ? Hast du etwas für dich da herausholen können, darin, dass du Christus nachfolgst? Peace and joy. Friede, Freude, Forgiveness. Vergebung, Mercy, Grace. Barmherzigkeit, Gnade, Destiny, Hope. Eine Bestimmung, Hoffnung, Faith. Glauben, Character. Charakter, Promises of God. Verheißung, die Gott dir gegeben hat. The past is forgiven. Die Vergangenheit, sie ist vergeben. I have a purpose for living. Ich habe einen Zweck für mein Leben. And my home is in heaven. Und mein Zuhause ist im Himmel. If you've gotten anything out of following Christ. Wenn du auch nur irgendetwas da heraus erhalten hast, dass du Christus nachfolgst. If his love has made any difference in your life. Wenn seine Liebe auch nur irgendwie einen Unterschied in deinem Leben gemacht hat. Has his love made any difference in your life? Hat seine Liebe auch nur irgendeinen Unterschied in deinem Leben gemacht? His mercy, his grace. Seine Barmherzigkeit und Gnade. His mercy forgiving all the things I've done wrong. Seine Barmherzigkeit, die all die Dinge vergibt, die ich verkehrt getan and habe. His grace empowering me to do what's right. Und seine Gnade, die mich dazu befähigt und bevollmächtigt, das zu tun, was richtig ist. If being in the community of the Spirit means anything to you. Wenn das in der Gemeinschaft des Geistes zu sein irgendetwas für dich bedeutet. Isn't that nice? The community of the Spirit. Die Gemeinschaft im Geist. Ah, boy. We are the community of the Spirit. Wir sind eine Gemeinschaft im Geist. The temple of God. Der Tempel Gottes. God lives in each one of us. Gott lebt in jedem einzelnen von uns. We are all different. He is manifesting himself in different ways. Wir sind alle unterschiedlich, aber er manifestiert sich in uns. Does anyone have a calcium tablet on them? Mary is asking. A calcium. Calcium tablet. What's that? Salt water. Anybody have salt? Okay. Oh, I don't. I can go home, but I won't be back for an hour. All right. There's some girls going in. Okay. We are the community of the Spirit. Wir sind die Gemeinschaft im Geist. If that means anything to you. Wenn das irgendetwas für dich bedeutet, the friendships that we've developed, die Freundschaften, die wir entwickelt haben, the brothers and sisters we have in Christ, die Geschwister, die Familie, die wir haben in Christus, the fathers and mothers we have, and die Väter und Mütter, spiritual cousins, if you will, und die geistigen Cousins und Cousinen. If you have a heart and if you care, wenn du ein Herz hast und es sich irgendwie auch noch kümmert, now all of this is leading to something. All das, das führt uns zu etwas hin. He's prepping us. He's building us up. Er bereitet etwas vor. Okay, next verse. Make my joy complete by being this, of the same mind. So erfüllt nun meine Freude, dass ihr einerlei Gesinn seid. In light of everything that we've just heard. Im Lichte all dessen, was wir gerade gehört haben. Maintaining the same love. Dieselbe Liebe haben. United in spirit. Einmütig im Geist. Intent on one person, one purpose. Und mit der Absicht, einen Zweck zu haben. I can't think of a greater purpose. Ich kann keinen großartigeren Zweck mehr denken. Than to live. Als zu leben. To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ. Um so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Christus zu führen. Okay, now verse 3. Nun Vers 3. Do nothing from selfishness. Tut nichts aus Eigensinnigkeit heraus. Or empty conceit. Oder leere Anmaßung. But with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Aber mit Demut in der Gesinnung achtet einander wichtiger als euch selbst. The message adds, help others get ahead. Hilft anderen, dass sie weiterkommen. Because this verse was in the NASB, the New American Standard Bible. Also das war die englische Übersetzung, New American Standard. Okay. Now go to verse 4. Vers 4. This is also in the NASB and the Elberfelder. Do not merely look out for your own interests, personal interests, but also for the interests of others. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auf das Interesse des anderen. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. He had equal status, going back now to the message, he had equal status with God, but didn't think so much of himself. Der dem Status nach Gott ebenbürtig war, der gleich war, aber nicht so viel von sich selbst erdachte. Isn't that incredible? He had equal status with the creator of the entire universe. Er hat den Status, in dem er gleich war mit dem Schöpfer des gesamten Universums. John chapter 1, all things were created through him. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Equal status with God Almighty. Er hatte einen gleichen Status mit Gott, dem Allmächtigen. Of the same nature. Gleiche Natur, gleiches Wesen. In the Godhead. Innerhalb der Gottheit, der Trinität. The second person of the Godhead. Die zweite Person innerhalb der Gottheit. And from this status, und aus diesem Status heraus, he didn't think so much of himself. Hat er nicht so selbst an sich selbst gedacht. That he had to cling to the advantages of that status no matter what. Dass er sich da so festgehalten hätte an den Vorzügen, an diesem Status, koste es, was es wolle. Verse 7. Vers 7. Not at all. When nicht im Geringsten. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human. Als es an der Zeit war, legte er diese Privilegien der Gottheit ab und nahm den Status eines Sklaven an, indem er Mensch geworden ist. In verse 8, again from the message. Now this is the last verse. Letzter Vers. Having become human, he stayed human. Und indem er Mensch wurde, blieb er doch auch Mensch. He's going to be human. He's going to be the God-Man forever. Er wird auch Mensch sein, und zwar Gott und Mensch für ewig. This was a huge step for him. Das war ein Riesenschritt für ihn. Right? Becoming like us. So zu werden wie wir. Forever. Für immer. It was an incredibly humbling process. Es war ein unfassbar demütigender Prozess. He didn't claim special privileges. Er beanspruchte nicht spezielle Vorrechte. Instead, he lived the selfless, obedient life. Stattdessen lebte er ein selbstloses, gehorsames Leben. And then died a selfless, obedient death. Und dann starb er einen selbstlosen, gehorsamen Tod. The worst kind of death at that, a crucifixion. Und die schlimmste Art des Todes, nämlich die Kreuzigung. Verse 9. For this reason also, God highly exalted him. Aus diesem Grund auch hat Gott ihm hoch erhoben. And bestowed on him the name which is above every name. Und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. But going back now to verse 3. Und wenn wir zurückgehen zu Vers 3. Regard one another as more important than yourself. Achtet einander als wichtiger als ihr selbst. And then it says, don't look merely on your own. Und schaut nicht so sehr auf euer eigenes. The word interest is not there. It just says in verse 4. Vers 4. Don't look merely on your own things, on your own. Schaut nicht bloß auf euer eigenes. Or to yourself. Oder auf euch selbst. But look to others. Sondern schaut vielmehr auf den anderen. Now, how can we esteem people more important than ourselves? Wie können wir Leute jetzt wichtiger erachten als uns selbst? Is someone else's wife more important to me than my wife? Ist die Frau eines anderen wichtiger als meine eigene Frau? Are someone else's children more important? Should they be more important to you than your own children? Und sollten die Kinder von jemand anders wichtiger sein als seine eigenen Kinder? Should someone else's church be more important to us than our own church? Sollte die Gemeinde eines anderen wichtiger sein als unsere eigene Gemeinde? Should paying someone else's mortgage be more important to me than paying my own mortgage? Sollte da die Kreditrückzahlung für das Haus eines anderen wichtiger sein als meine eigenen? Should someone else's health be more important than my own health? Sollte die Gesundheit einer anderen Person mir wichtiger sein als meine eigene Gesundheit? It can get into codependency. Das kann ja hineinführen in eine Kodependenz, eine gegenseitige Abhängigkeit. If I begin to take on the responsibility for someone else, nun übernehme ich die Verantwortung für jemand anderen. Then that's codependency. Und in dieser Form ist das Kodependenz, ist es negativ. Paul told the Galatians, everyone should carry their burden. Paulus sagte zu den Galatern, jeder soll doch seine eigene Last tragen. And if I do for someone else what they should be doing for themselves. Und wenn ich für jemand anders das tue, was doch die Person für sich selbst eigentlich tun sollte, oder tragen sollte. Then I'm doing them an injustice. Dann tue ich ihnen eigentlich etwas Unrechtes. If I clean the room for my children when they should do it for themselves. Wenn ich zum Beispiel das Kinderzimmer aufräume für die Kinder, wo sie es doch eigentlich selbst tun sollten. Then I'm doing them an injustice. Dann tue ich ihnen eigentlich etwas Unrechtes. And so we don't want to create a codependent kind of a thing here. Wir wollen jetzt nicht irgendwie diese Kodependenz hier kreieren, diese falsche gegenseitige Abhängigkeit. But what does it mean that we would think of people as more important than ourselves? Aber was kann das bedeuten, dass wir andere Menschen höher achten als uns selbst? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. And love your neighbor as yourself. Und liebt euren Nächsten wie euch selbst. But it doesn't say love your neighbor more than yourself. Da steht nicht drin, liebt euren Nächsten mehr als euch selbst. So what is Paul talking about here? Worüber spricht Paulus da? If we look at the text and the things he's bringing up. Wenn wir uns diesen Text anschauen und die Punkte da, die er da hervorbringt. If Christ's love means anything to you. Wenn die Liebe Christi auch nur irgendetwas euch bedeutet. And when we speak of his love, we're speaking of his mercy and his grace. Und wenn wir von seiner Liebe sprechen, sprechen wir von seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. If it means anything to you. Wenn es auch nur irgendetwas für dich bedeutet. Then with a humble attitude. Dann in einer demütigen Haltung. Regard others as more important than yourself. Achte andere wichtiger als ich selbst. And I think what it's talking about is this. Und ich denke, worüber das da spricht, ist Folgendes. First, what is the most humbling thing we can do? Zunächst einmal, was wäre das Demütigste, was wir tun könnten? What really brings me to a state of humility? Was bringt mich da in eine Haltung der Demut? Humility is dependency. Demut ist eine Abhängigkeit. But what really makes me dependent on God? Was lässt mich wirklich abhängig von Gott sein? Isn't it my sin? Ist es nicht meine Sünde? And the need for his mercy? Und diese Notwendigkeit, Barmherzigkeit zu empfangen. Like we've said many times. Wie wir gesagt haben, schon oft und oftmals. The most humbling thing you'll ever do. Das Demütigste, was du tun kannst, is to receive mercy. Ist Barmherzigkeit zu empfangen. Again. Und noch einmal. Wow, it's like it's humiliating. Es ist demütigend. Like let me just graduate to the law and get it right. Lass mich da einfach graduieren, einfach einen Abschluss haben, eine Matura. Und I don't want to bother God and need mercy again. That's for kids. Ich möchte nicht mehr immer Gott da bekümmern, dass ich da nochmal wieder Barmherzigkeit brauche. Come das ist doch was für Kinder. I'm a man. I don't Mann. Need this. This is for women. Das ist doch für Frauen. Mercy stuff. Come on. Die Sache mit der Barmherzigkeit. I want to be manly. Ah, ich möchte männlich sein. I want to get it right. Ich möchte es jetzt mal richtig machen. I want to live right. Ich möchte jetzt richtig leben. I'm strong. Bin auch stark. I'm determined. Ich habe meine Bestimmung. I persevere. Ich habe das für mich festgelegt. Ich werde durchhalten. I can do this. Ich bin mutig. Ich werde das jetzt machen. But God's mercy is plan A. Aber Gottes Barmherzigkeit ist sein Plan A. It's not plan B. Nicht Plan B. And God's mercy is given to us to humble us. Und Gottes Barmherzigkeit ist uns gegeben, um uns zu demütigen. And God put us in this human body. Und Gott hat uns da hineingelegt, in diesen menschlichen Körper. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. There's a treasure in jars of clay. Da ist ein Schatz in irdenen Gefäßen. That the power may be of God and not of us. Auf dass die Kraft von Gott sei und nicht aus uns. And when we comprehend how much God loves us, und wenn wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt, and how much mercy He has for us, und wie viel Barmherzigkeit er für uns and hat, how much mercy we need, und wie viel Barmherzigkeit wir brauchen, not just to be forgiven for what we do wrong, nicht nur um Vergebung zu erhalten für das, was wir verkehrt machen, but for the things that we don't do that we should do, aber auch Vergebung für die Dinge, die wir tun sollten, aber nicht getan haben oder like tun, like pray for the persecuted church, zum Beispiel das Beten für die verfolgte Gemeinde. Do you know how many brothers and sisters are sitting in prison today around the world? Wisst ihr, wie viele Brüder und Schwestern im Herrn einfach in der Welt im Gefängnis sitzen? Do you know how many are being brutally beaten at this very moment? Wisst ihr, wie viele Leute einfach brutal geschlagen werden in diesem Moment? Do you know that 300 to 500 brothers and sisters who would love to be in this service tonight? Wisst ihr, dass es so 300 to 500 Menschen gibt, Brüder und Schwestern von uns, die es lieben würden, hier im Gottesdienst zu sein, will have been killed before midnight, die aber bis Mitternacht umgebracht werden sein brutally murdered because they believe what we believe. Brutal einfach dahin geschlachtet, weil sie einfach nur das glauben, was wir glauben. And it happens every day. Ah, das passiert jeden Tag. Every day. Jeden Tag. Do I ever pray for them? Beten wir für sie? The Bible says, think of those who are in prison. Und die Bibel sagt, wir sollen an die denken, die im Gefängnis sind. So I need to ask God for forgiveness. Also muss ich Gott um Vergebung bitten. Father, forgive me for thinking my life is more important right now than praying for them. Vater, bitte vergib mir, dass ich immer denke, dass mein Leben wichtiger sei, als für sie zu beten. And from this context of mercy, und aus diesem Kontext der Barmherzigkeit, I see a whole new paradigm. Aus diesem Zusammenhang heraus sehe ich ein ganz neues Paradigma. It's like a revelation. Eine neue Weltsicht, eine Offenbarung. To see people as more important than myself. Dass ich Menschen wichtiger betrachte als mich selbst. With humility of mind, mit der Demut in meinem Sinn, see others as more important than yourself. Fange ich andere einfach an, wichtiger zu sehen als mich selbst. But it can't happen outside of the humility of mind. Aber es kann nicht passieren außerhalb eben dieser Gesinnung, die einfach demütig ist. And that doesn't happen outside of receiving mercy. Und das geschieht auch nicht außerhalb davon, dass wir Barmherzigkeit empfangen. Because when I receive mercy, denn wenn ich Barmherzigkeit empfange, then I'm truly dependent on God. Dann bin ich wahrhaftig abhängig von Gott. And if I confess my sin, und wenn ich meine Sünde bekenne, he's faithful and just to forgive me, dann ist er treu und gerecht, mir zu vergeben and to cleanse me, und mich zu reinigen of all unrighteousness, von aller Ungerechtigkeit, so I can walk in the light, auf dass ich im Licht wandeln kann. Like Michael Bird was saying 2 weeks ago, wie Michael Bird sagte vor 2 Wochen, to walk in the light, wandelt im Licht, walk in the light, wandelt im Licht. It's a process. Es ist ein Prozess. But what if I get tired of the process? Was aber, wenn ich dieser Sache müde werde? What if I start thinking, you know, I'm not so bad. Wenn ich vielleicht sage, na ja, so schlimm bin ich ja gar nicht. I didn't really mean that. Das habe ich gar nicht so gemeint. Everybody gossips, don't they? naja, alle tun ein bisschen klatschen. Which is what someone told me recently. Hat mir gerade jemand so gesagt. Everybody slanders, don't they? Na, alle tun doch Leute verleumden. Was soll das? Üben Nachrichten? Well, I guess everybody makes a mistake here and there. Naja, und jeder macht mal so hier und da auch seine Fehler. But not everybody defends it. That's the difference. Aber nicht jeder tut es dann verteidigen. Und das ist der Unterschied. And not everybody excuses it. Und es ist nicht so, dass alle das entschuldigen. When we confess our sin and receive God's mercy, wenn wir unsere Sünden bekennen und Gottes Barmherzigkeit empfangen, we become supernatural. Und dann beginnt dieser übernatürliche Prozess. That's when the Holy Spirit floods our heart more than any time. Und dann erfüllt der Heilige Geist einfach unser Herz mehr als sonst. From that vantage point, von diesem Punkt aus, people are more important than me. Sind Menschen wichtiger als ich selbst. You know why? Because I'm as full as I can be. Weil dann bin ich so gefüllt, wie ich nur gefüllt sein kann. I'm clean. Ich bin rein. I'm walking in the light. Ich wandle im Licht. And from that point of view, und von dieser Sichtweise aus, I can go into situations, kann ich hineingehen in Situationen and see people as more important than myself. Und Menschen als wichtiger betrachten als mich selbst. Because I'm a recipient of his mercy. Denn ich bin ein Empfänger seiner Barmherzigkeit. And God wants me to give mercy. Und Gott möchte, dass ich diese Barmherzigkeit weitergebe. Freely you've received. Freigebig hast du empfangen. Now freely give. Also gib auch freigebig. Freely give. And this is walking on water. Und so wandeln wir auf dem Wasser. This is a revelation. Das ist eine Offenbarung. This you can only see this with divine eyes. Das kann man nur mit göttlichen Augen sehen. Looking at people as more important than myself, wenn ich Menschen als wichtiger betrachte als mich selbst, or their ideas as better than mine, oder wenn ich ihre Ideen als besser ansehe als meine eigenen, actually their ideas might not be better at all. Vielleicht sind sie überhaupt nicht besser, wer weiß. Maybe they have no idea about fixing a car. Vielleicht haben sie gar keine Ahnung, wie man ein Auto repariert. And I'm working on a car and I'm an auto mechanic. Und ich arbeite an einem Auto und ich bin auch ein Kfz-Mechaniker. And they kind of just walk over and die kommen also vorbei und maybe the problem's in the tire. Naja, vielleicht das Problem da im Reifen oder so. Aha. Mm-hmm. How can I esteem this guy as more important than myself right wie now? Wie kann ich ihn jetzt höher achten als mich selbst, nach seiner Meinung hier? I don't think the problem's in the tire. Ich denke, dass es nicht im Reifen liegt. Do you have any idea about cars? Hast du irgendwelche Ahnung von Autos? No. Nö. I didn't think so. Dachte ich mir. Lord, help me to think of this guy as more important than myself. Herr, hilf mir, dass ich ihn jetzt wichtiger achte als mich selbst. I'm not getting it. I'm just not getting it. Also das kriege ich jetzt gar nicht hierhin. But if I think in terms of mercy, aber wenn ich da in Begriffen von Barmherzigkeit denke, in terms of grace, und der Gnade, I can see people as more important than myself. Dann kann ich Menschen als wichtiger sehen als mich selbst. Because I want to pass on to them God's mercy. Denn ich möchte ihnen einfach Gottes Barmherzigkeit weitergeben. And whatever I'm going to communicate to them, und was auch immer ich ihnen kommuniziere, it's going to be in the spirit of mercy. Und es wird sein in einem Geist der Barmherzigkeit. And in the spirit of grace. Und einem Geist der Gnade. And when I do that, und wenn ich das mache, I am esteeming them more important than myself. Dann achte ich sie höher als mich selbst. The idea might be ridiculous. Die Idee mag vielleicht lächerlich klingen. Und vielleicht müssen sie auch korrigiert werden. Aber wenn ich die Barmherzigkeit weitergebe, die Gott doch mir gegeben hat, dann achte ich sie als wichtiger als mich selbst. And that's how Jesus was thinking. Und genau so hat Jesus gedacht. When he agreed with the Father, als er dem Vater übereinstimmte, the plan, dem Plan is good. Der Plan ist gut. I will become a human. Ich werde Mensch werden. Forever. Für immer. And they will be my brothers and sisters. Und sie werden meine Brüder und Schwestern and werden. I will go down, und ich werde and hinabsteigen. I will be born of a virgin, und ich werde geboren werden als von einer Jungfrau. And I will suffer the most terrible death humanly imaginable. Und ich werde den schrecklichsten Tod erleiden, der menschlich nur denkbar ist. And I will purchase them for us. Und damit werde ich sie erkaufen für uns. And we will be their God. Und wir werden ihr Gott sein. And they will be our people. Und sie werden unser Volk sein. Forever. Für immer. What a commitment. Was für eine Hingabe und Verbindlichkeit. And to know what Jesus was thinking. Und das zu wissen, was Jesus da dachte. To know the attitude that was in him. Und diese Haltung da zu begreifen, and to realize that we can have the same attitude. Und zu begreifen, dass wir die gleiche Haltung in uns haben können. But where does it start? Aber wo beginnt es? It starts with honesty, the courage to be honest. Es beginnt mit dem Mut, einfach ehrlich zu sein. To receive mercy. Und damit Barmherzigkeit zu empfangen. Once I stop the flow of mercy, wenn der Fluss der Barmherzigkeit irgendwie stoppt, you know what happens? Wisst ihr, was dann passiert? I become a selfish person. Dann werde ich einfach eine eigensinnige Person. Because the root of selfishness is self-righteousness. Denn die Wurzel des Egoismus oder der Selbstsüchtigkeit ist Selbstgerechtigkeit. For we as humans to not need mercy. Dass wir als Menschen denken, wir bräuchten keine Barmherzigkeit. Or to think we can graduate out of it. Oder dass wir da irgendwie ein Level erreichen, wo wir es dann erreicht haben und abschließen können. It only leads to selfishness. Das führt nur hin zu dieser Eigensinnigkeit. Don't do anything out of selfishness or pride. Macht nichts aus Egoismus oder Stolz heraus. When I'm self-righteous, wenn ich selbstgerecht bin, I don't need mercy. Brauche ich keine Barmherzigkeit. I don't do anything wrong. Ich mache ja nichts verkehrt. I just assume that the way I am is the way everybody should be. Ich nehme für mich nur an, dass so wie ich bin, alle anderen auch sein sollten. And if I make a mistake, I did not mean it. Und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich es ja nicht so gemeint. And if I meant it, und wenn ich es vielleicht dann doch gemeint habe, I'm only human. Bin ich doch nur Mensch. Doesn't everybody? Sind nicht alle make Menschen a mistake und machen here and Fehler there? Hier und dort? So what you're saying is you don't need mercy. Was du damit sagst, ist, dass du keine Barmherzigkeit brauchst. Did I say that? Habe ich das gesagt? No, but you imply it in everything you do. Hast du nicht so ausgesprochen, aber dein Verhalten zeigt es doch. It's going to God for mercy. Es geht darum, dass wir zu Gott gehen, um Barmherzigkeit that empfangen. Produces the humility in me. Denn genau das bewirkt diese Demut in mir. That gives me the ability to see others as more important than myself. Genau das gibt mir diese Befähigung, andere als wichtiger zu achten als mich selbst. It's a spiritual phenomenon. Es ist ein geistiges Phänomen. Luke chapter 18, just to close. Lukas Kapitel 18 zum Abschluss. We know the story. Wir kennen diese Geschichte. Verse 9, Jesus said. Vers 9 sagt Jesus. He told the story to the Pharisees. Er erzählte eine Geschichte den Pharisäern. Who regarded themselves as more righteous? Die sich da für gerechter betrachteten. Who trusted in themselves that they were righteous? Sie vertrauten darauf, dass sie doch gerechter seien. And despised others. Und sie verachteten andere. They trusted themselves to be righteous. Sie vertrauten darauf, dass sie doch gerecht seien. And as a result, they viewed themselves as more important than others. Und als Folge davon achteten sie sich als wichtiger als andere. If I'm more important than others, well then, don't I deserve more? Wenn ich doch hier bedeutender bin als andere, verdiene ich danach nicht mehr? It leads to entitlement. Und da kommt dann so weit, dass sie sagen, ja, ich habe hier ein Anrecht. If I am more important, wenn ich doch wichtiger bin, I'm just taking my portion. Dann nehme ich doch einfach nur das, was mir zusteht. So you're saying that that's not selfish. Du sagst, dass also das nicht I'm egoistisch just saying ist. That I'm more important. Ich sage einfach nur, dass ich wichtiger bin. Look at the way I live. Schau mal, wie ich lebe. Not like them. Nicht wie die. I fast. Ich faste. And I tithe. Und ich gebe den Zehnten. Of everything. Von allem. So, Father in heaven, thank you. I'm not like these. Vater im Himmel, danke schön, dass ich nicht so bin wie Sie. And Jesus said, und Jesus sagt, he that exalts himself, jemand, der sich selbst erhöht, will be humbled. Wird gedemütigt werden. But it says that the publican and the sinner was there, and he was, I don't know if he might have been a tax collector, he was pounding his chest. Aber da war er, dieser Sünder, der sich an die Brust schlug. And he said, God, be merciful to me, the sinner. Und er sagte nur, Gott, sei mir Sünder barmherzig. And the Lord said, he that humbled himself will be exalted. Der Herr sagt, der, der sich gedemütigt hat, wird auch erhoben werden. And part of that being exalted is a new viewpoint. Und ein Teil davon, einfach erhoben zu werden, ist einfach, dass man einfach ganz neuen Blick bekommt. It's the glasses of Jesus. Dass man da die Brille Jesu hat. I have the heart, the eyes, the ears of Jesus. Das Herz, die Augen, die Ohren, einfach die Gesinnung Christi. But how quickly we forget. Aber wie leicht vergessen wir, that we just received mercy, dass wir gerade Barmherzigkeit doch empfangen haben, which has made us normal, was einfach uns normal gemacht hat wieder and cleansed, und gereinigt. And suddenly we forget, und plötzlich haben wir es wieder vergessen. Which is a whole other story in Matthew chapter 18. Und das ist eine ganz andere Geschichte, Matthäus Kapitel 18. But we'll close. Und kommen wir zum Abschluss. The community of the Spirit. Isn't that cool? Diese Gemeinschaft des Geistes. The community of the Spirit. Die Gemeinschaft des Geistes. And it's all being fed. Und all sie bekommt einfach ihren oder wird genährt. Or from this way, by the mercy of God. Und diese Gemeinschaft des Geistes, sie wird genährt durch die Barmherzigkeit Gottes. Everyone is being renewed. Jeder wird erneuert. By the mercy of God, by the mercy durch die Barmherzigkeit of God. Gottes. And as I'm cleansed, God fills me with His grace. Und wenn ich dann nun gereinigt werde, füllt mich Gott auch mit seiner Gnade. To be able to live out my life with joy. Auf, dass ich in der Lage bin, mein Leben mit Freude auszuleben. That's why Paul said, I'm a debtor to all men. Und so sagt Paulus, ich bin allen Menschen ein Schuldner. I'm a debtor because I've got so much mercy. Denn ich habe so viel Barmherzigkeit empfangen müssen. I was the worst sinner imaginable. Ich war der schlimmste Sünder, der nur vorstellbar ist. I killed Christians. Ich habe Christen umgebracht. I put them to death. Ich habe sie einfach getötet. And I'm so sorry. Und es tut mir so leid. But God gave me mercy. Aber Gott hat mir Barmherzigkeit gegeben. I'm a debtor to everyone. Und so bin ich allen ein Schuldner geworden. Everyone I see is more important than me. Jede Person, die ich sehe, ist wichtiger. Als ich selbst. He was passing on the mercy he received. Denn er hat damit einfach nur die Barmherzigkeit weitergegeben, die er selbst empfangen hatte. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Jesus. Jesus. And Holy Spirit. Heiliger Geist. The life that we enjoy. Das Leben, woran wir uns so erfreuen können. Is such a privilege. Ist so ein Vorrecht. And yet there is a battle. Und doch gibt es da diese Kämpfe. There is a dark kingdom. Es gibt da ein Reich der Finsternis. That wants to invade our hearts. Das unser Herzen einfach befallen möchte. It wants to invade our soul. Es möchte einfallen in unsere Seele. And our mind. In unseren Verstand. And to inflict our body. Und uns auch Leid zu fügen an unserem Körper. But we thank you tonight. Aber wir danken dir heute Abend. For your immeasurable mercy. Für deine unermessliche Barmherzigkeit, that flows toward us like the Niagara Falls. Die auf uns herabströmt wie der Niagara-Fall. We thank you. Wir danken dir. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. If you die, wenn du sterben würdest, today, heute, God forbid, Gott möge das nicht zulassen, aber where would you go? Wo würdest du hingehen? Do you know? Weißt du das? Would you go to heaven? In den Himmel? Would you go to be with God? Würdest du auffahren und dann bei Gott sein? Are you sure? Bist du sicher? What is it based on? Was ist dafür deine Grundlage? The Bible says, die Bibel sagt, that we are saved by His grace, wir sind gerettet durch seine Gnade, through faith. Durch Glauben. It's not of ourself. Es geschieht nicht durch uns selbst. It is a gift of God. Es ist ein Geschenk Gottes. Would you like to receive that gift tonight? Möchtest du diese Gabe empfangen heute Abend? Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Let's pray. Lass uns beten. Say these words. Sprich diese Worte für dich aus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me of all the wrong things I've done. Vergib mir all die verkehrten Dinge, die ich getan habe. And cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesu, deines Sohnes. Can you say those words? Kannst du das sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Of all the wrong things I've done. All die falschen Dinge, die ich getan and habe. Cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesu, deines Sohnes. Fill me with Fülle your mich life. Mit deinem Leben. I invite you into my life. Ich lade dich ein in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen.